Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sind zu Besuch im Tierpark Haag. Guten Morgen, liebe Kinder, liebe Lehrer. Ich begrüße euch hier im Tierpark Haag. Mein Name ist André Schubert und ich gehöre zum Tierparkpersonal. Schön, dass ihr euren Wandertag bei uns verbringen wollt. Deshalb will ich euch ein paar interessante Sachen über den Park sagen. Die Anlage hier liegt im Park des Schlosses Salaberg und wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als englischer Landschaftsgarten geplant. Erst seit 1970, als Wege angelegt wurden, können Besucher den Park bewundern. Der Tierpark wurde dann 1973 eröffnet. Es gibt hier 800 heimische und exotische Tiere von 5 Kontinenten. Wir haben sogar Tiger, Löwen und Leoparden. Vor denen haben unsere kleinen Besucher immer ein bisschen Angst. Die schauen sich am liebsten Affen, Wölfe und Zebras an. Von eurer Biologielehrerin weiß ich, dass ihr ja vor allem wegen unserer Vögel gekommen seid. Mit denen habt ihr euch doch in den letzten Unterrichtsstunden ausführlich beschäftigt. Jetzt sollt ihr also euren Lieblingsvogel beobachten und anschließend zeichnen. Von mir bekommt ihr dazu ein Arbeitsblatt mit Fragen, die euch helfen, die Tiere genauer zu beobachten. Das verteile ich dann später. Und auch einen Plan, damit ihr wisst, wo ihr die Vögel finden könnt. Zeichenblock und Malstifte habt ihr ja sicher mitgebracht. Zum Mittag könnt ihr dann alle am Buffet beim Erlebnis-Kinderspielplatz essen. Anschließend habt ihr noch Zeit, euch auf dem Spielplatz auszutoben. Da gibt es ein tolles Klettergerüst, ein Piratenschiff und eine Trampolinanlage. Die kann man umsonst nutzen. Nur wenn ihr auf einem Pony reiten wollt, müsst ihr 3 Euro für die halbe Stunde bezahlen. Bestimmt habt ihr euch aber schon auf der Homepage des Parks informiert, was euch da alles erwartet. Ganz selbstverständlich müsst ihr euch während eures Besuchs an einige Regeln halten. Es ist zum Beispiel verboten, in die Tieranlagen hineinzugreifen oder über die Absperrungen zu steigen. Weil auch Tiere ihre Ruhepausen brauchen, dürft ihr in ihrer Nähe nicht zu laut sein und keine Musik spielen. Und für die Sportlichen unter euch, natürlich kann man im Park nicht Ball spielen, Radfahren oder Inlineskates oder Skateboard fahren. Achtet außerdem auf die Schilder an den Gehegen und Käfigen. Vielleicht stehen da noch besondere Hinweise. Und schließlich achtet bitte darauf, dass der Park sauber bleibt. Was in der Schule gilt, gilt auch im Park. Müll kommt in den Abfallkübel. So, möchtet ihr vielleicht noch eine Frage stellen?